du weg! Weil sich eine Hochzeit nicht von allein organisiert. Ja, die Hochzeit, ich wollte sowieso mit dir genau... Sag mal, du hast ja meinen Dudelsack behalten. Ja, um ungebetene Gäste zu verscheuchen. Du schaffst das auch ohne Dudelsack. Vorsicht, ich bell nicht nur, ich beiße auch. Ich weiß, die Narben habe ich noch, willst du mal sehen? Sam, was willst du? Ich hätte eine gute Idee für einen Anbau. Ich dachte, man könnte fahren auf das Dach. Auf deinen dämlichen Anbau. Was willst du? Mein Gott, du lebst meinen Traum. Weißt du noch, die Insel, die Taverne, das war mein Traum. Tja, und das ist meine Realität. Von morgens bis abends schuften und schulden, dass einem schwindelig wird. Soll ich mir das Dach mal ansehen? In dem Zustand überlebt das kein Winter mehr. Mein Dach repariere ich selber. Schön. Dann mach hier doch verdammt nochmal einen auf Märtyrerin. Ich habe auch Kinder. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz leicht ist, so ganz auf sich allein gestellt. Spar dir deine verdammte Betroffenheitsnummer. Ich bin gern allein. Jeden Morgen danke ich dem lieben Gott, dass ich nicht neben einem Spießer in den sogenannten besten Jahren aufwachen muss. Ich bin frei, ich bin alleinerziehend und ich find's super.